Abschnitt 14 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Geräusche, Teil 6. Es wäre nun aber zu erfragen, wie denn die schrecklichen Begleiterscheinungen der Hausreinigung vermieden werden können. Man darf wahrlich nicht erwarten, dass in jeder kleinen Familie die einzige geplagte Dienstmagd oder die arme Hausfrau, etwa auf Handkarren, Bettstücke, Treppenläufer, Matten und Teppiche auf ein vor der Stadt gelegenes, vorgeschriebenes Klopfterrain hinausfahre, um dort fern von beleidigten Ohren nach Herzenslust zu lärmen. Wohl aber wäre es ein leichtes, das Geschäft der Hausreinigung zunächst wenigstens teilweise zu zentralisieren. Das Ausklopfen von Polstern und Teppichen könnte einen eigenen Beruf bilden, dessen Ausüber täglich in frühesten Morgenstunden durch die Straßen fahren, um die für den Tag zu reinigenden Möbelstücke auf Karren abzuholen, auf den Klopfplatz zu fahren und umgehend zurückzuliefern. Diese Abgabe des Betten-, Polster- und Teppichklopfens würde Gesundheit und Arbeitskraft vieler arbeitender Frauen ersparen. Der Unternehmer könnte einen guten Gewinn erzielen, selbst wenn er für jedes geklopfte Stück nur ein paar Pfennige erhielte. Endlich wird sich zeigen, ob etwa die Reinigung der Polster durch hydraulisch komprimierte Luft, wie sie gegenwärtig an einigen Orten eingeführt wird, schließlich zu allgemeiner Anwendung kommen kann. Alle die hier besprochenen Schäden wurzeln freilich letzten Endes tiefer, Wurzeln in den vom Mittelalter überkommenen Wirtschaftsformen der Einzelkochwirtschaft und des separierten Familienhaushaltes, in denen auch der moderne Mensch die Grundlage des Individualismus, der individuellen Gemütlichkeit, ja schließlich das ganze Wesen des Familienlebens und die einzig mögliche Form des intimen und differenzierten Zusammenlebens gleichgestimmter Seelen oft noch zu erblicken pflegt. Eben darum aber, weil in diesen Formen der Wirtschaft persönlichste Gefühle und Stimmungen der Seele seit alters verankert liegen, ist den meisten Menschen gegenüber unmöglich, die Vergänglichkeit und Unzweckmäßigkeit dieser Lebensformen objektiv klar zu machen. Denn immer wieder wird die Vorherrschaft willkürlicher und subjektivistischer Formen als der Ausdruck persönlichen individuellen Erlebens in Anspruch genommen. Aber gleichwohl werden einmal Zeiten und Menschen kommen, die unsere Lebensart nicht mehr begreifen. Sie werden sich immer von Neuem wundern, wie wir nur unter den jetzt gegebenen Gestaltungen der Hauswirtschaft schaffen und altern konnten. So etwa, wie wir uns wundern, wenn wir im Hause Dürers die alte Küche sehen, in der einst Frau Agnes ihrem Gatten das tägliche Mahl bereitet hat. Steckt denn nicht unbeschreibliche, grauenhafte Vergeudung von Menschenleben, von unwiederbringlichen Seelen- und Geisteskräften dahinter? Familienhäuser mit 10, 20, 100 Parteien. Eine jede kocht tagtäglich auf dem eigenen Herde dieselbe Suppe. Aus seinem Kellerverschlage wird jeder Eimer Kohlen einzeln die Treppen heraufgeschleppt, jedes Geschirr, jeder Teller wird einzeln gespült und getrocknet. Und das in Tagen, wo eine kraftsparende Arbeitsmaschine in ein paar Minuten mehrere hundert Teller selbsttätig spülen und trocknen, in ein paar Minuten die ganze Arbeit erledigen kann, zu der hunderttausende Frauen dauernd ihren halben Arbeitstag verwenden. Und jedes Pfund Zucker, Kakao oder Reis wird drüben vom Kleinhändler einzeln eingeholt. Die Bereitung eines Koteletts benötigt ein halbes Dutzend Gänge, Verhandlungen und Übereinkünfte. Alles aber stöhnt über Müdigkeit und Überbürdung. Alles lebt nur in Suspenso, ewig überhetzt, beschäftigt und nicht bei sich selber. Und überall kommt die Schönheit, kommt die Würde zu kurz. Unsere Frauen altern und verblühen, leisten eine Arbeitsmenge, die kein Mann zu leisten vermöchte, und erreichen doch nichts, als dass alle dieses Kochwirtschaft, Hauswirtschaft, Kinderpflege ganz unrationell, unzweckmäßig und dilettantisch geübt wird, als dass sie mit all ihrer undifferenzierten, planlosen Wirtschafterei sich und anderen das Leben vergällen. Zumal der Vormittag und der frühe Morgen in den Familienhaushalten der weniger Bemittelten ist eine kleine Privathölle. Ein ewiges Schruppen, Kratzen, Bohnern, Umkramen und Umräumen. Ein Tollhaus knarrender, kreischender, wetzender Geräusche. Dazwischen Zurufe und Menschenstimmen. Wenn dann schließlich die rasselnden Privatmaschinen der Familienhaushalte leidlich in Gang kamen, wenn genug geklopft, gewischt, gerückt und geschrubbt ist, dann ist der halbe Tag herum. Die Sonne steht in Mittag, die Arbeitskraft ist verbraucht, die Seele müde und stumpf. Und 90% aller Lebenden widmet sich doch ausschließlich diesem Lebensziele, Kochtöpfe und Kleider in guter Ordnung zu halten, um erträglich essen und schlafen zu können. Die kleine Schar der Übrigen, der Überflüssigen, die inmitten dieser Wirtschaftshöllen nutzlosen Idealen nachgehen, wird rücksichtslos niedergestampft. Wäre denn nun wirklich die Individualität bedroht, wenn man den Konsum unifizierte, wenn man den Zucker, Reis, Kaffee, Tee, Kakao mit Vermeidung alles Zwischenhandels und ungeheuerlicher indirekter Steuern in großen Quantitäten vom Orte der Produktion bezöge, wäre denn wirklich euer ideales Familienleben in Gefahr, wenn ein Wohnhaus von 25 Parteien nicht 25 Badestuben, sondern einen einzigen großen Baderaum mit allen nur möglichen Apparaten der häuslichen Hygiene und Gesundheitspflege aufwiese? 25 Familien, die ein großstädtisches Proletarierhaus in der Stadt Krähwinkel bewohnen, halten sämtlich das Krähwinkler Intelligenzblatt und beziehen aus ihm ihre Geistesnahrung. Gesetzt, sie vereinten sich, einen luftigen Parterreraum ihres Proletarierhauses zum Lese- und Bibliothekzimmer herzurichten, so könnten dort täglich 25 verschiedene Zeitungen ausliegen und von jedem eingesehen werden. Und es würde nicht mehr kosten, als heute ein jeder für das Krähwinkler Intelligenzblatt bezahlt. Die Verbilligung und Verbequemlichung, der Gewinn an individueller Freiheit, Unabhängigkeit und Muße, der in kleinen und dürftigen Verhältnissen aus der Sozialisierung der äußeren Wirtschaft erblüht, ist so sonnenklar, dass ich nicht begreife, warum überhaupt noch nötig ist, diese Selbstverständlichkeiten zu wiederholen. Selbstverständlichkeiten freilich nur für bedürftige und kämpfende Menschen, nicht für jene, die in separierten Familienvillen mit dem Aufwande großer Dienerschaft leben können und im Grunde alle Funktionen der Hauswirtschaft, ja sogar die Wartung und Pflege und die ganze Erziehung und Bildung ihrer Kinder auf dienende Kräfte abgewälzt haben. Die Bevölkerungsschicht der Aktionäre aber ist in der Wirtschaftsreform schlechterdings nicht maßgebend. Wer sich das Leben ohnehin einrichten kann, wie er will, hat kein Verständnis und hat in der Regel auch kein Gefühl für das, was dem Leben notwendig ist. Können aber auch jene, die in den Formen des kleinen Haushaltes leiden und verkümmern, die Notwendigkeit neuer Haushaltsformen nicht einsehen, nun, dann sollen sie auch nicht klagen. Dann lebt und sterbt meinethalben unter der Tyrannei all der toten Objekte, lebt für die Reinlichkeit eurer Kochtöpfe und Wäscheschränke, sterbt für die Tadellosigkeit eurer Räucher und Speisekammern. Aber fordert nicht von mir, dass ich vor dieser Unsumme zwecklos verbrauchter Frauenkräfte Ehrfurcht empfinden soll. Fordert nicht, dass ich bewundere, wenn freie Seelen für das Ziel leben, dass das Kotelett gemäß der Individualität der Familie gebraten werde und die Gänsehaut genau so knusprig gerät, wie Papa das am liebsten hat. Ich verstehe nicht, verstand wohl niemals, was an der Hausfrau und Mutter vom alten Schlage gar so liebenswürdig und verehrenswert ist. Die Syzizien der Alten boten ein schöneres Bild als die deutsche Bürgersfrau am Kochherd. Und was ist das wohl für eine Sorte von Individualismus, die die feinsten Kräfte der Seele den subjektiven Gourmandisen des Magens opfert? Frühzeitig verblüht, unliebenswürdig und verbittert, im ewigen übermüdet und überhetzt sein, im engen Dunstkreis der geliebten Küche, nie zur Selbstverantwortlichkeit, zum Stolz, zum eigensten Selbst gekommen, so vergeht heute das normale Frauenleben. Auf dem Sterbebett aber kann sie sich sagen, dass sie treu und ehrlich stets dafür gelitten hat, dass er mittags und abends sein Leibgericht bekam. Ich will euch verraten, was in Wahrheit hinter dieser Willkür und Zufälligkeit verborgen liegt. Disziplinlosigkeit, Primitivität und rüpelhafte Unkultur des durchschnittlichen Mannes. Es soll alles nach Laune gehen, ihr möchtet euch eben gehen lassen. Ihr habt weder echten Patriotismus noch echten Bürgerstolz, ihr habt nicht ein einziges Ideal, für das ihr im Tageskampf euch das geringste Opfer auferlegtet. Wofür würdet ihr denn wohl das Schafott besteigen? Behaglichkeit ist eure einzige Göttin. Ihr seid nicht eigenartig, nicht individuell genug, um nicht fürchten zu müssen, dass mit der Willkürlichkeit der Lebensformen auch die Einkehr und Abgeschlossenheit eures Wesens dahinfällt. Ihr besitzt euch gar nicht selber, sondern ihr müsst euch erst abgrenzen und vermauern, um zu dem Gefühl zu gelangen, eine Persönlichkeit zu sein. Individualismus aber nennt ihr die Erlaubnis, nach Herzenslust spektakeln zu dürfen. Jede gesellschaftliche Schutzmaßregel gegen das Gegacker jener lauten Narren, jener großen Schreier, jener frechen Schwätzer, die ihr eure starken Persönlichkeiten nennt, erscheint euch als staatliches Nivellement, als Eingriff der Bürokratie in die heiligen Rechte des Individualismus. Ihr schwatzt gar viel von Liberalismus und Freiheit, aber gibt man euch die Freiheit, sittlich zu sein, dann ersehnt ihr nur die Freiheit von aller Sitte. Zufall und Chaos beherrschen euer Leben, Zufall und Chaos gebieten, welche Art Menschen in den Mauerlöchern, unter den roten Dächern der Steinverließe zusammengewürfelt werden, sich lieben, hassen, Kinder zeugen und zu Tode quälen. Zufall und Chaos allein schweben um die Gestalten eurer Hausmütter und Hausfrauen. Alles, was in der praktischen Wirtschaftsarbeit am wichtigsten ist, Ernährung und Küche, Hausreinigung, Hygiene, Erziehung, Kinderpflege, wird ohne inneren Beruf und Begabung, ohne Selbstdisziplin, Einsicht und Ehrfurcht, ohne Arbeitsteilung und spezialistische Vorbildung betrieben. Die Frau kocht, wäscht, reinigt, lärmt und erzieht Kraft ihrer Vorbestimmung und ihres Geschlechtes. Heute genauso, wie es ihre Großmütter zur Zeit der Naturalwirtschaft getan haben. Kaum vermag der denkende Geist ohne Verzweiflung zu fassen, wie diese Milliarden dahinleben, Milliarden, die ihr armes, kurzes, unwiederbringliches Leben nur dazu bekommen haben, um sich in zahllosen kleinen Privathöllen zwischen viele überflüssige, geschmacklose und hässliche Dinge einzusperren und ihre Ehre, ihre gesamte Lebenskraft da reinzusetzen, nur ja korrekte Gesinnungen und korrekte Kleider zu tragen. Ach, so vorsichtig, so mittelmäßig, beschämt, bequem und unselbstständig und in aller Feigheit und Sehnsuchtlosigkeit so laut und ohne Ehrfurcht. Rationelle Reformen der Hauswirtschaft und des Familienlebens aber werden erstehen. Sie werden ein großes Stück all des wohl entbehrlichen, ganz zwecklos und unnütz vollführten dilettantischen Gelärmes beseitigen, durch das wir unter der Alleinherrschaft der gegenwärtigen Wirtschaftsform so oft und so bitter gelitten haben. Künftige Geschlechter werden uns belächeln. Sie werden nicht begreifen, warum die Räder unseres Wirtschaftsgetriebes so furchtbar knarren und dröhnen mussten, warum wir denn so gelebt haben und so gestorben sind. Ihr könnt freilich billig höhnen, dieses alles sei Zukunftstraummusik, aber ich sehe nicht ein, dass die Gegenwartsmusik des Staubklopfers und Teppichschlägers liebenswürdiger sei. Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Klaus Missfeld.